Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass er hingänge aus dieser Welt zum Vater, bewies er den Seinigen die Liebe, die er zu ihnen gehabt in der Welt, bis ans Ende. Und bei einer Mahlzeit, als der Teufel schon dem Judas Simons Sohn dem Iskarioten in das Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, in dem Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen sei und zu Gott hingehe, erhebt er sich vom Mahle, legt die Kleider ab, nahm eine Schürze und gürtete sich damit. Dann gießt er Wasser in den Waschkrug und fing an den Jüngern die Füße zu netzen und mit der Schürze zu trocknen, mit der er sich gegürtet hatte. So kommt er an Simon Petrus, der sagt zu ihm, hier, du netzest mir die Füße? Antwortete Jesus und sprach zu ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber hernach erkennen. Sagt zu ihm Petrus, du sollst mir nimmermehr die Füße netzen in Ewigkeit. Antwortete Jesus ihm, wenn ich dich nicht netze, hast du keinen Teil an mir. Sagt zu ihm Simon Petrus, Herr, nicht bloß meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagt zu ihm, der abgewaschen ist, hat nicht nötig, sich weiter netzen zu lassen, sondern er ist ganz rein, ihr seid auch rein, doch nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter, darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Als er ihnen die Füße genetzt und seine Kleider wiedergenommen und sich niedergesetzt hatte, sprach er zu ihnen, versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennet mich Meister und Herr, und ihr habt recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße genetzt habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu netzen. Denn ich habe euch ein Vorbild gegeben, das auch ihr tuet, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht mehr als sein Herr, noch der Abgesandte mehr als der ihn gesandt hat. So ihr das wisset, selig seid ihr, wenn ihr danach tut. Nicht von euch allen rede ich, denn ich weiß, welche ich auserwählt habe, aber es soll die Schrift erfüllt werden, der mit mir das Brot isset, hat seine Verse wider mich erhoben. Nunmehr sage ich es euch, bevor es geschieht, dass ihr glaubet, wenn es geschieht, dass das auf mich geht. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, den ich sende, nimmt mich auf, wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Als Jesus dieses gesagt, ward er erschüttert im Geiste und zeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger sahen einander an, ratlos, wen er meine. Nun lag einer von seinen Jüngern am Busen Jesus, den Jesus lieb hatte. Dem also winkt Simon Petrus und sagt zu ihm, frage du, wen er meint. Der neigte sich demgemäß gegen die Brust Jesus und sagte zu ihm, Herr, wer ist es? Da antwortete Jesus, der ist es, dem ich den Bissen eintauchen und geben werde. Da tauchte er den Bissen ein, nimmt ihn und gibt ihn dem Judas, dem Sohn Simons des Iskarioten. Und nach dem Bissen, hierauf fuhr der Satan in ihn, da spricht Jesus zu ihm, was du tust, tue bald. Aber keiner von den Tischgenossen verstand, was er ihm damit gesagt. Einige meinten wohl, weil Judas den Beutel hatte, Jesus sage zu ihm, kaufe was wir auf das Fest nötig haben, oder er solle den Armen etwas geben. Da denn jener den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus. Es war aber Nacht. Als er nun hinausgegangen, spricht Jesus, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht, und Gott ist verherrlicht durch ihn. Wenn Gott verherrlicht ist durch ihn, so wird auch Gott ihn verherrlichen durch sich, ja er wird ihn alsbald verherrlichen. Kinder, nur noch eine kleine Weile bin ich bei euch, dann werdet ihr mich suchen, und wie ich den Juden sagte, wo ich hingehe, könnet ihr nicht hinkommen, so sage ich jetzt auch zu euch. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebet, so wie ich euch geliebt habe, dass so auch ihr einander liebet. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe unter euch habt. Sagt zu ihm Simon. Petrus, hier, wo gehst du hin? Antwortete ihm Jesus, wo ich hingehe, kannst du mir jetzt nicht folgen, du wirst aber später folgen. Sagt zu ihm Petrus, hier, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Antwortet Jesus, dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, ehe du mich dreimal verleugnet hast.